Meine Bitch sieht aus wie Heidi Klum, aber zum Glück in geil und in jung. Ich spann deine Freundin aus ohne Grund, dein Rap ist für mich ne Beleidigung. Ich bin so süß, alle lieben mich, dabei will ich doch nur diese Bitch. Aber nur bis ich sie fick, yeah, danach will ich sie nicht mehr. Ich bin ein Pimp, tut mir leid, aber ist so, jetzt weißt du Bescheid. Schrei heiße Bitches in dem Pool drin, Baby Girl, zeig mir deinen Busen. Jetzt wird gefickt, ich will Bitches und Geld. Ich bin ein Star, also strip im Hotel. Baby, du weißt, dass ich nur dich in den Po fick. Sex mit anderen ist völlig platonisch. Sie tut für mich strippen im Hotel. Ja, Mann, ich beschmeiße sie mit Geld. Draußen dreht es langsam hell. Ich muss nach Hause und zerstellen. Sie tut für mich interessant, Rap King im ganzen Land. Baby, ich bin dein Mann. Wir gehen spazieren am Strand. Dein ganzer Style ist ein Movie. Ich leg deine Tasche von Louis. Du hast den nicesten Booty. Baby, ich pflück deine Blume. Ich hol aus dem Keller mein Tandem. Wir cruisen zusammen durch den Park. Nimm von mir aus deine Mame. Baby, ihr Arsch ist der Wahnsinn. Pull up mit ein paar Haitians. Lass diese Hater ruhig haten. Ich pull up mit ein paar Asians. Rockstar wie Iron Maiden. Sie tut für mich strippen im Hotel. Ja, Mann, ich beschmeiße sie mit Geld. Draußen dreht es langsam hell. Ich muss nach Hause und zerstellen. Sie tut für mich strippen im Hotel.